So kehrte er sich von ihnen ab und sagte, »O mein Volk, ich habe euch doch die Botschaft meines Herrn ausgerichtet und euch gut geraten, aber ihr liebt nicht die guten Ratgeber.«